الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alles was gebührt Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit, sondern auch dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist und das Siegel und der letzte aller Propheten und Gesandten ist, die Allah zu den Menschen gesandt hat, als Verkünder froher Botschaft und als Warner vor einer strengen Strafe. Meine lieben Geschwister, heute möchten wir uns mit einer Aya aus dem edlen Koran al-Karim beschäftigen. Diese Aya in Surat al-Nisa, in der es insgesamt vorher und nachher um ein paar Ereignisse geht, die zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam stattgefunden haben. Ein paar Dinge, die manche Leute falsch gemacht haben. Ein paar Eigenschaften von schwachen Gläubigen oder sogar von Heuchlern, damit wir diese Fehler nicht begehen, die die Menschen vor uns bereits schon einmal begangen haben. Denn für sie war diese Aya noch nicht offenbart worden. Aber für uns ist diese Aya da. Umso schlimmer ist es, wenn man einen Fehler begeht, obwohl man genau weiß, dass diese Sache nicht erlaubt, sondern verboten ist. Die Aya ist die Aya 83 aus Surah Nummer 4 An-Nisa, in der es sinngemäß heißt: Und wenn ihnen eine Angelegenheit zu Ohren kommt, die Sicherheit oder Furcht betrifft, machen sie es bekannt. Wenn sie es jedoch vor den Gesandten und den Befehlshabern unter ihnen brächten, würde es wahrlich diejenigen unter ihnen wissen, die es herausfinden können. Und wenn nicht Allahs Huld und Gnade gewesen wäre, wäret ihr fürwahr außer wenigen dem Satan gefolgt. Und wenn ihnen eine Angelegenheit zu Ohren kommt, das heißt, sie erfahren eine bestimmte Nachricht, eine bestimmte Information, egal welche Art, mündlich, schriftlich, vollkommen egal wie. Und diese Angelegenheit beinhaltet etwas, was Sicherheit und Furcht angeht. Das heißt, diese Nachricht, wenn man sie, nach manchen Tafsir-Gelehrten geht es darum, dass man eine Nachricht weitergibt, eine gute Nachricht weitergibt allgemein, die andere Leute zufriedenstellt. Und auf der anderen Seite gibt es eine Nachricht, die, wenn man sie anderen Menschen weitergibt, flößt man ihnen nur Angst ein, macht ihnen unnötige Sorgen. Aber diese Menschen, von denen Allah spricht, sie sagen alles weiter, egal ob es richtig oder falsch ist. Sie machen es bekannt. Ibn Abbas sagte, radiallahu anhu, sie verbreiten es und beeilen sich auch noch dabei, die Sache zu verbreiten. Sofort weiterleiten, wie es heutzutage gerade über die Handys möglich ist. Allah sagt subhanahu wa ta'ala sinngemäß, wenn sie es jedoch vor den Gesandten und den Befehlshabern unter ihnen brächten, würden es wahrlich diejenigen unter ihnen wissen, die es herausfinden können. Insofern ist es die Aufgabe, dass man Sachen, die einen nicht selbst betreffen, sondern gerade wenn es um andere Leute geht, aber auch wenn es um einen selbst geht, dass man aufpasst, was man weitergibt und weitererzählt. Denn unter den Gläubigen gibt es Leute, die Allah als die Befehlshaber unter ihnen bezeichnet hat. Und unter diesen Befehlshabern gibt es solche, die verstehen und wissen, was man sagt und was man nicht sagt. Die wissen, was richtig ist und was falsch ist. Und Qatada rahimahullah ta'ala sagte, damit sind die Ulama, die Gelehrten, gemeint. Und wie gehen sie diesen Dingen nach? Das heißt, was bedeutet es, dass sie diese Nachrichten herausfinden, dass sie diesen Nachrichten nachgehen? Es bedeutet, sagte Mujahid rahimahullah, dass sie danach fragen, was ist passiert? Was habt ihr gehört? Das heißt, sie gehen der Sache nach und vergewissern sich, bevor sie irgendetwas weitergeben und erzählen. Ibn Abbas sagte, radiallahu ta'ala anhu, als Auslegung sagt er, dann hätten es diejenigen unter ihnen gewusst, die die Sache aufspüren. Und die wenigen, die Allah azza wa jalla diese Ayah ausgenommen hat, als er gesagt hat, wäre nicht Allahs Huld und Gnade gewesen, dann hättet ihr dem Satan gefolgt, bis auf wenige von euch. Und diese bis auf wenige von euch sind diejenigen, sagte rahimahullah ta'ala, Ibn Abbas und Qatada, das sind diejenigen, die sich vergewissern. und die der Sache nachgehen. Imam Muslim rahimahullah ta'ala berichtet über seine Überlieferungskette bis Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma den Grund der Offenbarung dieser Ayah, die wir erwähnt haben. Und zwar geht es da zusammengefasst darum, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam verärgert war und geschworen hat, sich seinen Ehefrauen einen Monat lang nicht mehr zu nähern. Und dann hat jemand das Gerücht verbreitet, dass er sallallahu alaihi wasallam den Talaq ausgesprochen hat gegenüber seinen Ehefrauen. Und natürlich, einer, der davon betroffen wäre, sind nicht nur die Frauen, sondern manche Männer, wie zum Beispiel Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, weil seine Tochter Hafsa war mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam verheiratet. Und deswegen, als Umar radiallahu anhu zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gehen wollte, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn erst nicht reingelassen. Da war nämlich ein Mann namens Rabah an der Tür und hat niemanden reingelassen, der war Türvorsteher. Umar war da und wollte reingehen und der Mann schaute auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam gab nicht sein Einverständnis und deswegen hat er ihm die Erlaubnis nicht gegeben einzutreten. Aber Umar radiallahu ta'ala hat nicht nachgelassen und hat laut gesagt, ich denke, der Prophet sallallahu alaihi wasallam lässt mich nur deswegen nicht hinein, weil er denkt, dass ich mit ihm über meine Tochter Hafsa reden möchte. Und dann hat der Rabah nochmal auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam geschaut und hat ihm die Erlaubnis gegeben, einzutreten. Und dann hat Umar radiallahu ta'ala anhu zum Propheten gesagt, sallallahu alaihi wasallam, er sagt es, radiallahu ta'ala anhu, was bedrückt dich hinsichtlich deiner Ehefrauen, o Gesandter Allahs? Solltest du dich von ihnen geschieden haben, so ist Allah mit dir. So sind die Engel mit dir, so ist Jibril mit dir, so ist Mikael mit dir, so ist Umar mit dir, Abu Bakr und die Rechtschaffenen unter den gläubigen Menschen. Und dann sagte Umar radiallahu ta'ala anhu, selten war es der Fall, dass ich etwas gesprochen habe, dabei Allah subhanahu wa ta'ala gelobt habe und mir gewünscht habe, dass Allah mich bestätigen wird in meinen Worten, ohne dass Allah azza wa jalla nicht eine Ayah herabgesandt hätte, die mich bestätigt. Daraufhin wurde eine Ayah herabgesandt, die hat man Ayah al-Takhir, das heißt die Ayah, bei der der Prophet sallallahu vor die Wahl gestellt worden ist, seine Frauen bei sich zu behalten oder sich von ihnen zu scheiden, Surat al-Tahrim, Vers 5 und ebenso Surat al-Tahrim, Vers 4. Dann sagte der Umar radiallahu ta'ala anhu, O Gesandter Allah, das war Umar. Er ist der Nachricht nachgegangen und hat sich vergewissert. Die anderen Menschen, über sie sagte Umar, O Gesandter Allahs, ich bin in die Moschee gegangen und habe gesehen, wie die Muslime dort mit ihren Händen auf den Boden schlagen, wie Leute, die bedrückt sind und besorgt sind. Und sie sprechen und sagen, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat sich von seinen Frauen geschieden. Soll ich hinausgehen und mitteilen, dass es nicht stimmt? Er sagte, ja, wenn du möchtest, mach das. Er ging hinaus und rief mit seiner lautesten Stimme, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat sich nicht von seinen Frauen geschieden. Und daraufhin wurde die folgende Ayah herabgesandt. Und das ist genau die Ayah, über die wir heute reden, auf Arabisch. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْرِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَعُوا بِهِ. Das heißt, wenn zu ihnen eine Angelegenheit der Sicherheit oder der Angst kommt, dann verbreiten sie sie, Surat An-Nisa, Vers 83. Und am Ende der Ayah heißt es, und hätten sie diese Angelegenheit vor den Gesandten und den Befehlshabern unter ihnen vorgebracht, dann hätten es diejenigen herausfinden können, die dazu imstande sind. Und Umar sagte, radiallahu ta'ala, ich gehöre zu denjenigen, die dazu imstande sind, es herauszufinden. Und deswegen lernen wir aus dieser Ayah, dass derjenige oder diejenigen wenigen, die ausgenommen worden sind von der Verführung des Shaitan, sind diejenigen, die dieser Kunde damals nachgegangen sind, wie zum Beispiel Umar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu. Und genau das versuchen wir in jeder Zeit zu praktizieren. Diese Ayah, liebe Geschwister, hat uns gelehrt, wie wir umzugehen haben mit Nachrichten, die uns erreichen, mit Informationen, die unsere Ohren aufnehmen. Manche davon sind richtig, manche davon sind erlogen und deswegen geht man solchen Sachen nach. Und man ist nicht als Mensch dafür entschuldigt, dass man sagt, ich habe nur weitergegeben, was ich gehört habe. Der Sohn, so hat mir erzählt, das reicht nicht. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wa sallam, Sahih Muslim, es genügt dem Menschen schon an Lüge, dass er alles weiter erzählt, was er hört. Es genügt dem Menschen zu lügen, es reicht schon aus, Yawm al-Qiyamah, dass er genug gelogen hat, wenn er einfach immer weiter erzählt, was er einfach von den Menschen gehört hat. Alles zu erzählen, was andere Menschen erzählen, führt zwangsläufig dazu, dass man lügt. Und wenn man lügt, führt das zwangsläufig zur Sünde. Al-Mughira ibn Shu'bah radiallahu ta'ala anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam verboten hat, häufig zu sagen, gesagt und wurde gesagt. Was heißt das? Dass man erzählt, was andere Leute erzählen. Der Sohn so hat mir erzählt. Es wird gesagt. Die Leute sagen. Es heißt in den Nachrichten das und so weiter und so fort. Diese Aussagen, Ibn Kathir sagte, rahimahullah ta'ala, gemeint ist, dass man häufig über andere Menschen berichtet, ohne sich zu vergewissern und ohne darüber nachzudenken über den Inhalt und ohne sich im Klaren darüber zu sein. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, welch übles Gefährt das Wort behaupten doch ist. Welch übles Gefährt. Gefährt ist das, was man besteigt, um etwas Bestimmtes zu erreichen. Und er sagte, wie oft sagen manche Menschen, es wird gesagt, er hat behauptet. Diese Begriffe beinhalten eine gewisse Verunsicherung und meistens hat die Person sich auch nicht vergewissert. Und deswegen benutzt sie dieses Wort. Selbst wenn eine Nachricht wahr ist, ist manchmal keine große Weisheit und kein großer Nutzen dahinter, durch eine Nachricht anderen Menschen weiterzugeben. Dafür möchte ich ein paar Beispiele geben, wie zum Beispiel der Vater, der nach Hause kommt und seiner Ehefrau und seinen Kindern von seinen Sorgen und seinen Problemen erzählt. Er macht dadurch nichts anderes, als dass er seine Sorgen mit den anderen teilt und seine Sorgen auf die Schultern der anderen legt. Obwohl er imstande dazu wäre, nicht zu erzählen, was heute wieder sein Arbeitskollege und sein Chef gemacht haben, was ihn aufgeregt haben. Weil das führt nur dazu, dass seine Familie sich über ihn Sorgen macht. Und umgekehrt genauso. Der Mann kommt nach Hause und die Ehefrau erzählt ihm von ihren Problemen, die keine wirklichen Probleme sind und die er auch gar nicht lösen kann. Das Einzige, was sie bei ihm erreicht hat, dass er noch mehr gestresst ist und noch mehr Sorgen hat. Genauso wie viele von uns, wenn etwas Schlechtes passiert, wie wenn man krank wird, möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch gesund lassen und die Kranken unter uns heilen. Wenn jemand erkrankt, das Erste, was er macht, er ruft seinen Vater an, ruft seine Mutter an und erzählt ihnen, dass sie krank geworden sind. Oder etwas anderes, oder Papa, ich habe meinen Beruf verloren, ich habe meine Arbeit verloren. Oder Papa, wer sonst das passiert und so weiter und so fort. Und er weiß nicht, dass die eigenen Eltern sich am meisten Sorgen machen, noch mehr, als man sich selbst Sorgen gemacht hat. Vielleicht ist es besser, die eine oder andere Nachricht einfach, dass man sie für sich selbst behält. Denn es gibt Nachrichten, wenn man sie weitergibt, dann werden die gläubigen Muslime dadurch angespornt, noch mehr Gutes zu tun. Und es gibt Nachrichten, wenn man sie weitergibt, hat es genau den gegenteiligen Effekt und man wird, Gott bewahre, demotiviert und zurückgehalten vom Gutes tun. Und der Einzige, der davon profitiert, ist der Satan und diejenigen, die ihm folgen, seine Gefolgsleute. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch nicht zu seinen Gefolgsleuten machen. Möge Allah azawajal unsere Zunge und eure Zungen dafür hüten, Dinge auszusprechen, die Allah zürnt. Allahumma amin wa sallallahu wa sallam wa baraka an Muhammad.